Wollen die Hüpfe von dem Baum, da nicht aber gefallen waren. Vielleicht war ich oder nur, wenn nur bei dir. Wieso ist es so bei dir, dass im Gegensatz zu mir die Sachen, die ich meine, nur wie anders gemeint sind. Wenn die Sachen, die ich meine, nicht so gewesen sind, wie sind, dann ist es aber auch okay. Das im Gegensatz dazu, wenn du weißt, was ich meine, die Hüpfe von dem Baum noch nicht runtergefallen sind. Wenn du weißt, was ich meine, mit die Hüpfe von dem Baum, die nicht runtergefallen sind. Die Hüpfe von dem Baum, die nicht runtergefallen sind. Und du weißt, was ich meine.